Quantenmüll. Das ist das allererste Hörspiel überhaupt vom deutschen Science-Fiction-Autor Andreas Eschbach, exklusiv geschrieben für den aktuellen Hörspielzyklus Korrektur Natur. Die Rolle und ihre Darsteller, der Jens Steinbach, Thomas Saarbacher, sein Bruder der Dieter, Hans Schenker, sein Kollege der Konrad Hellemann, der Bernhard Bettemann und der Butler der Oswald, der Jodo Gseidl. Technik hat der Fabian Lehmann besorgt und die Regie die Isabel Scherrer. Zeit. Zeit. Sie vergeht. Das ist wohl das Einzige, was man mit Bestimmtheit über sie sagen kann. Sekunde um Sekunde verrinnt sie. Und mit ihr unser Leben. Unaufhaltsam. Tick, tack. Unaufhaltsam. Ist das nicht das größte Rätsel überhaupt? Die Zeit? Was für eine Anmaßung von uns, überhaupt etwas über sie aussagen zu wollen. Zeit, das Baumaterial unseres Lebens. Unser Leben ist aus Zeit gemacht, ist Zeit. Und wenn es zu Ende geht? Ja, es geht zu Ende, ohne Zweifel. Dann schauen wir auf die Zeit zurück, die wir durchmessen haben, die wir gestaltet haben oder die uns gestaltet hat. Man sieht die Entscheidungen, die man irgendwann einmal getroffen hat und erkennt, welche Auswirkungen sie gehabt haben. Ich zum Beispiel. Ich war nicht immer so reich müssen. Hier, diese Flasche Wein. Das beste Stück meines Kellers. Hat mich einmal, ich weiß nicht, $4,000 gekostet. Dass ich diesen guten Tropfen hier heute Abend so einfach wegtrinken kann, geht letztlich auf eine Entscheidung zurück, die ich vor 30 Jahren getroffen habe. Diese Entscheidung hat auch bewirkt, dass es Unsinn wäre, die Flasche noch länger aufzubewahren. 13 Kilometer Tunnel. Wie viel 10.000 Beschleunigerspulen? Ich weiß nicht. Aber ich finde, der technische Leiter eines Teilchenbeschleunigers sollte imstande sein, einem etwas Qualifizierteres zu sagen, als irgendwo muss ein Fehler sein, oder? Aber der Fehler muss irgendwo sein. Und wer soll ihn finden, wenn nicht wir? Ein Techniker vielleicht? Ach, als Wissenschaftler gilt man einfach nichts mehr heutzutage, oder? Hat schon mal jemand zu dir gesagt, ach, Sie sind Quantenphysiker, wie beeindruckend. Eine Frau womöglich. Eine Frau doch nicht. Eben. Und dann nimm zum Beispiel meinen Bruder. Hat nichts studiert. Nur die Hauptschule mal gerade ebenso hinter sich gebracht. Heiratet in einen Schrottplatz ein und scheffelt das Geld nur so. In seinem Auto sieht's aus wie auf einer Müllhalde. Und es stinkt wie im Klärwerk, aber es ist ein Mercedes. Halt mal da vorne neben dem Schaltkasten. Bitte schön, der Herr. Von Manieren keine Spur. Jeder weiß, dass die eine Hälfte seiner Geschäfte krumme Dinger sind und die andere Hälfte illegal. Aber er sitzt im Gemeinderat. Da fragt man sich doch, was man falsch gemacht hat im Leben, oder? Hier. An der Spule hier stimmt doch was nicht. Verzogen, oder? Wahrscheinlich ist einer dagegen gerauscht. Hat schön fein den Mund gehalten. Kann ihm doch egal sein, wenn wir den Jahresenergiebedarf einer Kleinstadt in einer Trilliardstelsekunde verheizen und nicht ein einziges Elektron in der Versuchskammer ankommt. Also, raus damit. Was haben wir denn hier? Warum löst sich das jetzt nicht heraus? Restmagnetismus, wenn du mich fragst. Wir müssen Strom durchleiten, um den Spulenmagnetismus aufzuheben. Also, hier ist Fluss. Und hier, das ergibt einen Fluss so herum. Ja. Da, in der Spule. Was ist das? Sieht aus wie eine, ich weiß nicht, Seifenblase oder so. Eine schimmernde Haut. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ein Hochspannungsphänomen? Nein, der Stromverbrauch liegt bei 3 Watt. Da braucht ja mein Radiowecker mehr. Gib mal den Schraubenzieher. Da wollen wir doch mal... Wo ist der hin? Verschwunden. Sie haben noch einen Wunsch, Herr Steinbach? Nein. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich Sie heute Abend nicht mehr brauche. Danke, Herr Steinbach. Dann werde ich mich zurückziehen. Ach, Oswald. Herr Steinbach? Wie lange arbeiten Sie jetzt schon für mich? Seit 21 Jahren und 5 Monaten habe ich die Ehre, Ihnen dienen zu dürfen, Herr Steinbach. So lange schon. Wie die Zeit vergeht. Ja, Herr Steinbach. Wenn Sie möchten, können Sie heute Abend ausgehen, Oswald. Ich, bitte, nehmen Sie sich Geld aus der Haushaltskasse und tun Sie, wonach Ihnen der Sinn steht. Herr Steinbach. Ich bin nicht betrunken, Oswald. Jedenfalls nicht so sehr. Ich möchte, dass Sie sich einen schönen Abend machen. Ganz einfach. Ich lade Sie sozusagen dazu ein. Vielen Dank, Herr Steinbach. Ich fühle mich geehrt. Schon gut. Zu übertriebener Dankbarkeit besteht wahrlich kein Anlass. Gut, wir sind jetzt alle Schraubenzieher los, meine letzten Zigaretten und sämtliche Dichtringe. Wir müssen allmählich damit aufhören, sonst kommen wir dem Materiallager gegenüber in Erklärungsnot. Man müsste etwas riechen, wenn die Gegenstände verdampfen würden, richtig? Tabakrauch oder verbrannten Gummi, das würde man riechen. Das kann nicht sein. Hier, schau. Stromverbrauch konstant 2,907 Watt. Konstant. Das ist nicht genug Energie, um auch nur einen Mückenflügel zu verdampfen. Von einem massiven 16 mm Chrom-Vanadium-Schraubenzieher ganz zu schweigen. Jens, dafür gibt es nur eine Erklärung. Genau. Ein Tunneleffekt. Ein makroskopischer Quantentunneleffekt. Die Gegenstände verschwinden tatsächlich. Die Gegenstände verschwinden in einem, ich weiß nicht, in irgendeinem anderen Elementarzustand vielleicht. Kein Wunder, dass kein Elektron in der Versuchskammer angekommen ist. Sie sind alle hier drin verschwunden. Das wird uns den Nobelpreis einbringen. Ruhm und Ehre. Ein Platz in den Annalen der Wissenschaft. Man wird Universitäten nach uns benennen, wenn wir es jetzt nicht versauen. Langsam. Vielleicht weiß ich noch etwas Besseres. Sie müssen das richtig verstehen. Es war keine wissenschaftliche Entdeckung, es war Zufall. Wir hatten keine Ahnung, womit wir es zu tun hatten. Wir hätten uns lächerlich gemacht, wenn wir damit an die Öffentlichkeit gegangen wären. Was hätten wir schreiben sollen? Wir haben ein Feld gefunden, das Gegenstände verschwinden lässt, aber wir haben keine Ahnung, wohin sie verschwinden und wir haben keine Ahnung, wie es funktioniert. Unmöglich. Wir hielten unseren Mund, versteckten die Spule mit dem Feld und forschten heimlich daran herum. Natürlich haben wir uns gehütet, den Strom abzuschalten. Wie auch immer das Feld in dieser Spule des Teilchenbeschleunigers entstanden war. Vermutlich wäre es kein zweites Mal aufgetaucht. Wir schafften es mitsamt der Batterie unseres Elektromobils in ein Versteck. Und ein paar Tage später schloss ich noch eine Batterie an, sicherheitshalber. Das ist jetzt über 30 Jahre her. Das Feld ist noch da, weil wir den Strom nie abgeschaltet haben. Die ganze Zeit nicht. Ein zweites Feld zu erzeugen, ist uns nämlich nie gelungen. Oh, das sieht ja wirklich putzig aus hier bei euch, muss ich ja so sagen, Bruderherz. Lass mich doch sofort an meinen guten alten Müllplatz denken. Ja, ja. Also, schau her, das ist es. Das da? Das sieht ja aus wie... Nicht anfassen! Ist schon gut, schon gut. Vielleicht legst du ja noch eine Weile Wert auf deinen Zeigefinger. Jetzt übertreib mal nicht so maßlos. Was soll denn das sein? Die größte Seifenblasenmaschine der Welt? Ich übertreibe nicht. Nimm mal das hier. Aha, Stahl. ST50, würde ich mal sagen. 3 Kilo. Geschätzter Altmetallwert. Ein Abfallstück aus der Werkstatt. Steck es in das Feld. Was für ein Feld? Na, das da in der Spule so lustig schimmert. Du wolltest es gerade anfassen. Und was passiert dann? Kriege ich einen elektrischen Schlag? Nein. Ehrlich nicht. Wirklich nicht? Nein. Naja. Also gut. Allerhand. Und? Na, sagt schon, was ist der Trick dabei? Das ist kein Trick. Aber die Stahlstange, wo ist sie denn hin? Ins Innere der Sonne. Ins Zentrum der Milchstraße? Wir wissen es nicht. Wir möchten es allerdings gerne herausfinden. Und dazu brauchen wir deine Hilfe. Meine Hilfe? Ich verstehe aber von solchen Sachen überhaupt nichts. Wir stellen uns das so vor. Du finanzierst ein kleines, feines, privates Forschungsinstitut, in dem wir dieses Feld erforschen. Dafür bekommst du eine Option auf eventuell entstehende Nutzungsmöglichkeiten. Sag mal, wofür hältst du mich für einen Geldscheißer? Wer sagt mir, dass das kein Trick ist, ein David Copperfield-Ding da, mit dem ihr mich über den Tisch ziehen wollt? Na schön. Gib mir doch mal dein Handy, bitte. Hier. Eingeschaltet, natürlich. Und? Jetzt? Deine Handynummer weißt du auswendig, oder? Klar. Fein. Hey, bist du wahnsinnig? Weißt du, was das gekostet hat? 0,0, wie ich dich kenne. Bitteschön. Ruf es doch mal an, dein Handy. Wie bitte? Ach, tu es einfach. Der gewünschte Mobilteilnehmer kann momentan nicht erreicht werden. L'abonné mobile désiré ne peut pas être atteint pour le moment. Ich weiß nicht, aber ich hätte gedacht, dass eine Möglichkeit, Dinge spurlos verschwinden zu lassen, dich irgendwie brennend interessieren müsste, oder? Natürlich interessiert es ihn brennend. Das Agreement sah so aus. Tagsüber gehörte das Feld uns, nachts gehörte es ihm. Unser Labor richteten wir im Keller eines Gebäudes ein, das dem Firmengelände meines Bruders unmittelbar benachbart war. Es gab einen unterirdischen Verbindungsgang, der laut offiziellen Unterlagen nicht existierte. Und durch den karten seine Leute all das heran, was Geld brachte, wenn man es verschwinden ließ. Quecksilberverbindungen, Altröntgenfilme, Dichlormethan, Chromschwefelsäurereste, Ammoniumdichromat. Ich lernte, dass ein Standardbehälter Amersham Typ P blau ist und 60 Liter wässrige, langlebige Radionukleide aufnehmen kann. Und ich lernte, was man für seine fachgerechte Entsorgung in Rechnung stellen konnte. Einen wirklich erstaunlichen Betrag. Jens, mir ist etwas Seltsames aufgefallen. Der Stromverbrauch des Feldes nimmt zu. Der Stromverbrauch? Ja. Am Anfang lag der Stromverbrauch bei 2,907 Watt. Ich habe es nachgeprüft. Heute ist der Stromverbrauch 3,112 Watt. Ist ja wahrhaftig nicht die Welt. Aber es ist eigenartig, oder? Als würde alles, was in dem Feld verschwindet, dazu beitragen, eine Art Druck aufzubauen. Und je größer der wird, desto mehr Strom verbraucht das Feld. Ich sehe das Problem nicht. Selbst wenn das Feld 1000 Kilowatt brauchen würde, würde es uns immer noch reich machen. Die wissenschaftlichen Zusammenhänge interessieren dich im Grunde nicht mehr. Stimmt's? Es interessierte mich nicht mehr. Stimmt. Wir hatten uns ein Jahr lang die Zähne an dem Phänomen ausgebissen und waren keinen Schritt weitergekommen. Außerdem hatte ich zu dem Zeitpunkt bereits angefangen, in der Firma meines Bruders mitzuarbeiten und fand die wirtschaftlichen Perspektiven der ganzen Sache inzwischen weitaus interessanter. Vor allem, als Konrad entdeckte, dass man das Feld teilen kann. Man nehme eine simple Magnetspule, wickle sie auf eine ganz bestimmte Art und Weise und versorge sie mit Strom. Dann bringe man sie in die Nähe und das Feld springt über wie von einer Kerze auf ein Streichholz. Zum Schreien einfach. Ich hatte sofort die Vision einer Welt vor Augen mit Millionen von Ablegern unseres Feldes, in denen aller Müll und aller Abfall verschwand. Nur, mein Bruder war dagegen. Dummerweise räumte unser Vertrag ihm das letzte Wort hinsichtlich aller Verwertungsmöglichkeiten des Feldes ein. Und Verträge lesen, das konnte er. Nein, nein und nochmals nein. Wie oft müssen wir noch darüber diskutieren? Mein Geschäft ist es, Müll verschwinden zu lassen und nicht Geräte zu bauen, mit denen die Leute ihr Müll selber verschwinden lassen können. Und jetzt ist Schluss. Ich muss gleich wieder fort. Es ist das größere Geschäft, Dieter. Damit werden wir zu einem Weltkonzern. Aha, so werden wir das. Ich will dir mal was sagen. Einen Scheißdreck werden wir. Erledigt sind wir, sobald wir das Feld erst einmal aus der Hand geben. Weißt du, was die Firmen, die schon Weltkonzerne sind, nämlich machen werden? Ihre eigenen Ableger des Feldes. Genauso einfach, wie ihr das macht. Und damit werden sie das Geschäft selber machen. Werden sie nicht. Hier, ich habe drei unabhängige Rechtsgutachten erstellen lassen. Das Patentrecht erlaubt uns, die Käufer von Geräten durch Lizenzverträge zu binden, keine eigenen Ableger des Feldes herzustellen. Das Patentrecht? Dass ich nicht lache. Jens, du hast das Feld nicht erfunden, du hast es gefunden. Du hast nicht mal einen Hauch einer Ahnung, wie es funktioniert. Na und? Alle die Leute, die irgendwelche Gene patentieren, haben sie auch nicht erfunden, sondern nur gefunden. Und wie sie funktionieren, wissen sie auch nicht. Trotzdem verletzt du, wenn du diese Gene vervielfältigst, ihre Rechte daran und findest dich vor Gericht wieder mit einer Klage, bei der dir die Tränen kommen. Ich sage trotzdem nein und damit basta. Gut, Dieter, wie du meinst. Aber eine Chance musst du mir noch geben. Lass uns kurz in mein Büro rübergehen. Ich habe da etwas, das unsere Differenzen aus der Welt schaffen wird. Ich wüsste nicht, was das sein sollte. Ich habe außerdem keine Zeit, ich bin auf dem Sprung. Es dauert nur einen Moment, bitte. Aber wirklich nur einen. Nach dir. Hey, das ist doch... Ich musste lediglich die Batterie herausnehmen, um das Feld, das ich im Türrahmen installiert hatte, verschwinden zu lassen. Ein zweites Feld, in der Tiefgarage über seinem persönlichen Parkplatz installiert, entsorgte sein Auto. Seine Angestellten waren es gewöhnt, keine Fragen zu stellen und sich keine Gedanken zu machen. Die Polizei ging davon aus, dass Dieter in illegale Geschäfte verwickelt gewesen und untergetaucht war. Es lief alles bestens. Nachdem sie die Scheidung in Abwesenheit durch hatte, heiratete ich Dieters Frau und damit die Firma. Und wir stiegen in die Produktion von Müllentsorgungsanlagen ein. Unsere Abgasfilter für Heizkraftwerke und Verbrennungsanlagen waren sensationell. Reine Luft, die den Schornstein verließ. Und aus unseren Klärendstufen kam Wasser, das man trinken konnte. Allerdings weniger als hineinfloss. Das ließ die Techniker stutzig werden. Nun ja. Es war mir von Anfang an klar, dass die Sache mit dem Feld nicht für immer geheim bleiben würde. Natürlich kam dann irgendwann ein hässlicher Verdacht auf, was das Verschwinden meines Bruders betraf. Aber da hatte ich schon genug Geld, um mir die schärfsten Rechtsanwälte der Welt leisten zu können. Und wer hätte denn beweisen können, dass Dieter wirklich tot war? Wie auch immer. Der Rest ist, wie man so sagt, Geschichte. Das abgasfreie Auto ist heute eine Selbstverständlichkeit. Erinnern Sie sich überhaupt noch daran, dass es einmal so etwas wie eine Müllabfuhr gegeben hat? Müllverbrennungsanlagen? Wenn ja, dann sind Sie mindestens 25 Jahre alt und haben wahrscheinlich Kinder, für die der Entsorger unter dem Spülbecken eine Selbstverständlichkeit ist. Und was Müllhalden und Schuttplätze anbelangt, die hat man alle wieder ausgebaggert und ein für alle Mal verschwinden lassen. Radioaktiver Müll. Weg. Die abgebrannten Brennstäbe aus Kernkraftwerken, über die wir uns mal so viele Sorgen gemacht haben, aus der Welt geschafft. Die Erde ist so sauber wie noch nie. »30 Jahre ist alles gut gegangen.« Ich habe den Konzern geleitet. Konrad hat weiter geforscht. Mit mehr Leuten, mehr Geld, viel mehr Geld. Aber so wenig Ergebnissen wie eh und je. Bis vor einem halben Jahr die ersten Beschwerden kamen. Die kleinen batteriebetriebenen Entsorger für die Hosentasche. Sie wissen schon, diese kleinen Metalletuis für Zigarettenasche und was eben so unterwegs anfällt. Die gäben zu früh den Geist auf. Alle. Sehr rätselhaft. Und vor einem Monat stellte sich heraus, dass in den Kraftfahrzeugabgasentsorgern die Felder erlöschen und die Abgase ungefiltert entweichen. Reihenweise. Äußerst rätselhaft. Und dann kam Konrad mit einer sensationellen Neuigkeit. Wir wissen jetzt, wie das Feld funktioniert. Bitte? Ich dachte immer, das ganze Zeug verschwindet in einem Quantenraum. Du weißt schon, in einem dieser hypothetischen Kontinua mit imaginärer Dimensionszahl. Aber das stimmt nicht. Alles, was man in das Feld wirft, verschwindet in der Zeit. In der Zeit. Bist du sicher? Wir haben Atomuhren verschwinden lassen. Funk kontrolliert. Mit Ultrahochgeschwindigkeitsaufzeichnung. Millionen hat das gekostet. Du kannst die Protokolle unserer Experimente studieren, falls dich sowas noch interessiert. Wir sind uns sicher, dass das Feld alles, was hineingerät, in die Zukunft schleudert. In die Zukunft? Das klingt nicht gut. Ist es auch nicht. Kann man was sagen? In welche Zukunft? Ich meine, Zukunft. Das heißt ja, das kommt alles irgendwann wieder. Nicht wahr? Genau wissen wir es nicht. Aber ich glaube, der Stromverbrauch des Feldes ist der Schlüssel. Er wächst, seit wir das Feld gefunden haben. Ich protokolliere das seit Jahrzehnten. Und inzwischen besteht kein Zweifel. Die Werte folgen der Kurve einer Hyperbel. Du erinnerst dich, was eine Hyperbel ist? Na klar. Eine Kurve der Form 1 durch x zum Beispiel. Hältst du mich für verblödet? Und was ist das Merkmal einer Hyperbel? Du wirst es mir gleich sagen. 1 durch x. Oder irgendein Wert geteilt durch x. Was passiert, wenn x 0 wird? Die Kurve geht gegen unendlich. Das nennt man eine Singularität. Und diese Singularität wird heute Nacht stattfinden. Nach mitteleuropäischer Zeit um genau 1 Uhr 12 Minuten 38, irgendwas Sekunden. Keine Ahnung, was an diesem Zeitpunkt so besonders ist. Ich schätze nichts. Es ist eben der Punkt auf dem Zeitstrahl, der mit unserem Feld von Anfang an verbunden war. Inzwischen sind die meisten Felder erloschen. Denn heute Abend betrug der Strombedarf fast ein halbes Megawatt je Quadratzentimeter. Bis Mitternacht wird kein einziges Feld mehr verfügbar sein. Man kann ausrechnen, wann der Bedarf je Quadratzentimeter größer werden würde als die gesamte im Universum verfügbare Energie. Ein paar Millionstel Sekunden vor dem Moment der Singularität wird es soweit sein. Und dann? Nun ja, wer kann das wissen? Die beste Schätzung dürfte die von Konrad sein. Im Augenblick der Singularität wird alles wiederkommen. Alles, was wir je hineingesteckt haben in das Feld. Alles auf einmal. Alle Kaffeefilter, Bananenschalen, Gemüsereste, alle vollgeschissenen Windeln der letzten 30 Jahre, aller Kehricht und alle Staubsaugerbeutel, zerbrochenen Spiegel, Durchschreibesätze, Medikamentenreste und Zigarettenkippen aus 3 Jahrzehnten, die Inhalte aller Katzenklos, Berge von Eierschalen, ranzigem Frittierfett, vollgerotzten Taschentüchern, Binden, Tampons und Kondomen. Alles wird wieder auftauchen. Aus dem Nichts. Überall auf der Welt. Gebirge von Bauschutt, Fliesenscherben und ölverseuchtem Aushub werden uns unter sich begraben. Zusammen mit Baggerreifen, Asbeststaub, Schrottautos, Holzschutzmitteln, radioaktiven Abfällen und Ozeanen von Urin, Klärschlamm und Säureresten. Und Abgase. Die Abgase von 30 Jahren, in denen man auf saubere Verbrennung und Abgasreinigung kaum noch Wert gelegt hat, weil man es nicht musste. Spätestens die Abgase werden uns ersticken. Die Flasche ist so gut wie leer. Der Abend neigt sich dem Ende zu. Was uns bleibt, ist die Hoffnung, dass Dr. Konrad Hellermann sich geirrt hat mit seiner Formel. Wir werden es erfahren.